Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Das war noch ein Nachhall aus Löwykent. Wir im Hörspiel werden nun entschleunigen. Bildlich wird es bleiben, rabiat aber nicht, eher märchenhaft versonnen. Themen des heutigen Hörspiels sind nämlich die Wahrnehmung der Welt aus einer kindlichen Perspektive, das manchmal doch sehr komplizierte Miteinander von Menschen, auch wenn sie in Liebe verbunden sind, und das Wesen der Zeit. Im Lockdown und in Quarantänen mag sie vielen lang vorgekommen sein, aber selbst wenn wir nicht den Eindruck hatten, wussten wir, sie vergeht, die Zeit. Aber wer sorgt dafür, dass sie voranschreitet? Das ist eine kindliche Frage, die in unserem Hörspiel mit dem Titel »Der Mann im Turm« oder »Das Geheimnis der Zeit« des Schweizer Autors Andreas Sauter von einem Kind gestellt wird. Wo kommt eigentlich die Zeit her? Fragt das Kind. Irgendwo muss sie ja herkommen. Wer schaut auf die? Keine Ahnung, sagt der Mann. Irgendwer muss da schauen, weil, hörst du nicht? Sie ist doch jeden Tag ganz anders. Hörst du? Und das Kind denkt sich, ein Mann. Ein Mann in einem Turm. Der Wächter der Zeit. Hallo, sagt das Kind. Was machst du da? Aber der Mann im Turm sitzt nur da und lauscht. Das kann ich auch, sagt das Kind und setzt sich hin. Jeden Tag sitzt er dort, der Mann im Turm, vor einer großen Uhr. Inmitten von Rädern und Rädchen, Bolzen und Federn, Schnüren und Drähten. Es klickt und klackt, es tickt und tackt, es rattert und surrt, hämmert und schnurrt um ihn herum. Sekunden, Minuten, die Stunden fließen alle an ihm vorbei, am Wächter der Zeit. Und neben ihm das Kind, sitzen dort und lauschen der Zeit, wie sie entsteht, wie sie vergeht, jetzt, in dem Moment. Stunden, Minuten, ein ganzes Leben, der Herzschlag der Dinge. Jede Sekunde entsteht und vergeht in einem Moment, jetzt, in diesem Augenblick. Mit jeder Sekunde kommt die nächste näher. Ein Wimpernschlag, eine Geste, ein Wort und ist schon vorbei. Und der Mann im Turm sitzt nur da und lauscht. Ein Zeiger springt. Am Bahnhof im Zug ein Mann starrt aus dem Fenster vom Abteil und raucht. Ein Baby schreit. Ein Hund bellt. Irgendwo ein Kind, das fragt, wann es endlich wieder Geburtstag hat. In einem Jahr, in einem Jahr, sagt eine Frau. In einem fernen Land ein Mann mit grüner Krawatte hinter der Rezeption. Ein Hund bellt. Auf einer Bank vor ihrem Haus ein alter Mann und seine Frau. Alles in einem Moment. Und dann? Der Zeiger springt. Der Zug fährt ab. Eine Frau schaut aus dem Fenster ihrer Wohnung. Der Zug fährt vorbei, aber sie sieht ihn nicht. In einem Abteil des Zugs der Mann. Der Schaffner kommt, sagt, ist nicht Raucher hier. Nicht Raucher hier. In einem fremden Land ein Mann mit grüner Krawatte an der Rezeption. Yes, yes, no problem, sagt er ins Telefon. No problem. Woanders, auf der Bank vor ihrem Haus, ein alter Mann und seine Frau. All das zieht jeden Tag am Mann im Turm vorbei. Zieht vorbei wie die Landschaft vor dem Fenster im fahrenden Zug. Jede Minute, jede Sekunde, jede Stunde. Und unter ihm ein großes Pendel schwingt hin und her durch den ganzen Turm. Hin und her seit Millionen von Jahren. Ist das nicht langweilig? Fragt das Kind. Mir wäre ganz schön langweilig. Immer nur da sitzen und... Aber der Mann im Turm lächelt nur und lauscht. Vulkane brechen aus, Stürme toben, Regengüsse. Aber noch ist niemand da, der fragt. Wasser nur und Winde. Erdteile steigen auf und sinken ab. Meere wachsen und pflanzen darin. Tiere kriechen auf das Land. Aber noch ist niemand da, der fragt. Echsen nur und Ammoniten. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Gletscher entstehen, Gletscher schwinden. Aber noch ist niemand da, der fragt. Nur das Wasser steigt um Zentimeter. Zeiten kommen, Zeiten gehen, Menschen steigen von den Bäumen. Nun ist andauernd jemand da, der fragt. Und doch, noch ist kein Haus gebaut. Kein Zug fährt ab, nirgendwo. Keine Frau steht am Fenster. Nur Abend wird's und wieder Morgen. Aber er ist da, der Mann im Turm, jeden Tag sitzt da und lauscht. Nur manchmal steigt er ein paar Treppen hoch und schaut hinaus, durch die Luken unterm Dach. Aber er sieht das alles nicht, das, was er hört. Sieht nur Bäume, Wiesen, Wälder. In der Ferne ein paar Häuser und am Horizont ab und an ein Zug. Ein Zeiger springt. Ein Zug fährt ab. Am Fenster der Frau ein Mann. So viele Dinge, die wir kennen, denkt die Frau. So viel, was wir wissen, denkt die Frau. So viel, was wir lernen, denkt sie. Und trotzdem haben wir keine Ahnung, was morgen kommt. Was übermorgen. Das ist der Wahnsinn. Was? Fragt der Mann. Dass das so ist, dass wir so viel wissen und doch nicht. Ich weiß, dass ich dich liebe, sagt der Mann. Ach du, du hörst mir doch gar nicht richtig... Das ist doch völlig was anderes, sagt sie. Aber es ist so, sagt der Mann und nimmt sie in den Arm. Verrückt, sagt die Frau. In so kleinen Momenten entscheidet sich das Leben. Wenn du so in meinem Arm bist? Fragt der Mann. Nein, ja, auch. Ich meine, in jeder Sekunde. Keine Sekunde ist wie eine andere. Jeder Moment ist genau einmal. Du bist auch wie keine andere, sagt der Mann. Du und ich. Genau einmal, sagt er und küsst sie. Und von jeder Sekunde bleibt etwas über. Wie ein Foto, sagt die Frau. Oder eine Geste, ein Geschmack, ein Gefühl. Gerade jetzt, in diesem Moment. Du und ich, wir in meiner Küche, klack. Wie du mich anschaust, klick. Und irgendwann sitzen wir dann da und sehen uns alles nochmal an. Du und ich in dieser Küche. Wie du mich anschaust. Schst, sagt der Mann. Erinnern uns an all die Momente. Er weiß, wie das alles wird, sagt der Mann und legt ihr den Finger an die Lippen. Wenn man mal überlegt, wie groß das ist, so ein Leben. Wie viele tausend Sekunden, sagt die Frau. 2.396.736.000. Wenn ich 76 werde, sagt sie und lacht. So sitzt er jeden Tag, der Mann im Turm. Sitzt da und lauscht. Lauscht dem Vergehen der Zeit. Jeden Tag schmiert und ölt er die Räder, repariert Schrauben, ersetzt eine Feder. Um ihn herum tickt und surrt es, es klickt und klackt, es rattert und schnurrt. Und neben ihm das Kind. Sitzt da und schaut ihm bei allem zu. Ein Zeiger springt. Ein Zug fährt ab. Eine Frau schläft mit ihrem Mann, wird schwanger. Ein Baby schreit, nicht ihrs. Jemand fragt nach einem Anschlusszug. Wo finde ich? Beim nächsten Halt, Gleis 5 am Bahnsteig gegenüber. Ah, danke. Danke. In einem fremden Land schreibt ein Mann mit grüner Krawatte auf ein Schild an der Rezeption: Not open yet, closed. Irgendwo ein Kind, das fragt, warum es nicht heute Geburtstag hat. Warum habe ich nicht heute Geburtstag? Auf einer Bank vor ihrem Haus ein alter Mann und seine Frau. Aber die Frau und der Mann wissen noch nichts in dem Moment von ihrem Kind. Sie sind außerhalb der Zeit. Sie fühlen nur. Sie fühlt, dass sie den Mann liebt. Dass sie ihn liebt. Ihn, der eben noch tief in ihr drin war. Denn sie vergeht und will nicht aufhören zu vergehen und auch er nicht. Weil alles da ist. In diesem Moment, im Stillstand der Zeit. Hast du auch Hunger? Fragt der Mann. Ich habe echt einen totalen Hunger. Ich... sagt die Frau. Warte. Und sie riecht, wie er riecht, wie sie zusammen riechen, nebeneinander in der Dämmerung im Bett, seine Hand auf ihrem Bauch. Und von dem Kind, das in ihr zu wachsen beginnt, weiß sie nichts. Und auch er nicht. Sie denken nicht in dem Moment. Nicht an die Wäsche, die noch zu machen ist. Nicht an die Arbeit. Nicht an den Zahnarzttermin morgen früh. Halt mich fest, sagt die Frau. Fester. Nicht, dass ich zerfließe. Ich muss jetzt wirklich erst was essen, sagt der Mann. Sonst sterbe ich. Sind die Geschichten wirklich alle wahr? Fragt das Kind den Mann im Turm. Aber er sitzt nur da und lauscht. Der Zeiger springt. Ein Hund bellt. Bäume verlieren ihre Blätter, werden wieder grün. Der Lokführer schwatzt mit jemand auf dem Perron. Ein Kind wird geboren, schreit. Der Mann mit der grünen Krawatte schläft an der Rezeption neben dem Telefon. Anderswo auf der Bank vor ihrem Haus ein alter Mann und seine Frau. Ich glaube, das Wetter schlägt bald um. Das Wetter schlägt bald um, sagt sie. Ist das wirklich alles wahr? Fragt das Kind. Und die Frau fragt sich das auch, wenn sie am Fenster steht und zurückdenkt. Ihr fehlt sein Geruch, ihrer beider Geruch. Dieser Geruch in der Dämmerung, wenn die Zeit stehen bleibt. Immer nur, ich hab keine Zeit. Ich hab keine Zeit. Ich hab keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. Denkt die Frau. Schade, dass du nicht Gott bist, sagt das Kind zum Mann im Turm. Und er denkt das manchmal auch. Wenn du nämlich Gott wärst, hätte ich mir gleich etwas gewünscht. Was denn? Fragt der Mann im Turm. Na, dass die Zeit ein bisschen schneller geht, weil, dass ich schneller wieder Geburtstag habe, sagt das Kind. Und der Mann im Turm kurbelt die Gewichte hoch. Was machst du da? Ich sorge dafür, dass die Uhr nicht stehen bleibt. Darf ich auch mal? Ich bin aber schwer, sagt das Kind und setzt sich wieder hin. Meinst du, Gott riecht auch? Der riecht sicher nach Mehl. Wie kommst du darauf? Fragt der Mann im Turm. Weil er so einen langen weißen Bart hat. Oder nach Gras. Oder nach nassem Sand. Oder meinst du, gibt es Gott überhaupt? Fragt das Kind. Und die Frau fragt sich das auch. Wenn es ihn wirklich gibt, fragt sie sich. Warum? Warum lässt er dann so etwas zu? Wieso lässt er zu, dass eine Frau am Morgen aus der Dusche kommt, ihren Mann fragt, ob er sie eigentlich noch liebt, und er antwortet nur: Sag mal, warum ist die Marmelade schon wieder alle? Diese leckere da, diese rote von deiner Mutter mit dem grünen Etikett? Dass er so etwas zulässt. Und dann irgendwann später, wenn ihre Haare längst wieder trocken sind, sagt er: Aber du weißt das doch. Was? Fragt die Frau. Dass ich dich liebe, sagt der Mann. Und die Zeit vergeht. Alles nur noch Erinnerung, denkt die Frau. Und nur für Momente, wenn sie die Augen zumacht, weiß sie, dass es wahr ist. Das, was war. Dann ist er da. Bei ihr. Über den ganzen Körper verteilt. In ihrem Schoß. Denkt sie. Denkt an seinen Geruch. An ihrer beider Geruch in der Dämmerung. Keine Frühstücksreste am Abend auf dem Küchentisch. Kein schmutziges Geschirr in der Spüle. Kein abgestandener Rauch in der Küche, denkt die Frau. Das Bett immer ordentlich. Keine Bücher, die überall herumliegen. So als hätte es unser gemeinsames Leben nie gegeben, denkt sie. Wo ist er eigentlich hin? Wird das Kind sie immer wieder fragen. Warum ist er nicht mehr da? Er hat immer viel mit mir gespielt, oder? Burgfräulein und Ritter. Und die Frau denkt, warum es nicht einfach so weitergehen konnte. Warum konnte es nicht einfach immer so weitergehen? Und der Mann fragt sich das auch. Warum konnte es nicht einfach so weitergehen? Und starrt aus dem Fenster vom fahrenden Zug. gehe, sagt er. Ich gehe, hast du gehört? Aber die Frau schaut an ihm vorbei zum Fenster hinaus. Was hast du gesagt? Hast du gerade was gesagt? Jetzt sag doch mal. Aber die Frau schweigt. Nur die Uhr an der Wand tickt. Und jede ihrer Sekunden gibt ihr das Gefühl, etwas zu verpassen. Was soll ich denn machen, wenn du nicht redest? Du redest gar nicht mehr. Hast du eigentlich gehört, was ich gerade... Mama, ich kann nicht schlafen, sagt das Kind und bleibt in der Küchentür stehen. Es ist so warm. Es ist überhaupt nicht warm, sagt der Mann. Du gehst jetzt sofort wieder ins Bett. Sei nicht so streng, sagt die Frau. Ich bin nicht streng, sagt der Mann. Aber das ist schon das dritte Mal heute Abend. Ich mag nicht, wenn ihr streitet. Wir streiten gar nicht. Und jetzt ab ins Bett, es reicht. Aber ich kann nicht, sagt das Kind. Und als die Frau in die Küche zurückkommt, ist der Mann verschwunden. In der Hoffnung, dass das Selbstverständnis der Körper, zurückkommt. Ein Zeiger springt, ein Zug fährt ab, ein Hund bellt irgendwo. Im Abteil ein Mann steckt sich eine Zigarette an. Ist nicht Raucher. Ist nicht Raucher hier, sagt der Mann gegenüber. Auf dem Tisch in der Küche ein Blatt Papier. In der Hoffnung, dass das Selbstverständnis der Körper zurückkommt. Anderswo auf der Bank vor ihrem Haus ein alter Mann mit seiner Frau. Ein Hund bellt. Alles ist weg, denkt der Mann und schaut, wie die Landschaft vor dem Fenster vorbeizieht. Bäume. Straßen, Häuser, Straßen. Felder. Sie dürfen hier nicht rauchen. Ist nicht Raucher hier, sagt der Schaffner. Ja, sagt der Mann. Und der Zug fährt und fährt und fährt. Und noch immer hört er sie reden und reden. Du bist wie ein Gespenst in meinem Leben. Da und doch nicht da. Ich höre dich in der Küche am Kühlschrank. Sehe dich im fahlen Licht der geöffneten Tür, weil du noch Hunger hast. Weil du immer Hunger hast. Aber da ist nichts, das weiß ich. Da gibt's nicht mal einen Joghurt. Später schleichst du dich herein, als würde ich schlafen. Aber ich schlafe nicht. Ich höre dich mit der Bettdecke nesteln. Dein Atem in der Dunkelheit. Dein Rücken zu mir. Ich kann dich riechen. Neben mir. Aber es ist, als wärst du nicht da. Als wärst du Lichtjahre entfernt. In derselben Stadt. Zur selben Zeit. Im selben Bett. Und irgendwann fallen meine Augen zu, wenn wir so nebeneinander liegen und ich träume. Träume irgendwas. Aber nicht vom Paradies. Wo ich doch wenigstens so gerne vom Paradies. Von diesem Augenblick. In dem die Zeit stehen bleibt, weil alles da ist. In dem die Zeit stehen bleibt, weil alles da ist. Hört der Mann die Frau in seinem Kopf reden. Und der Zug fährt, und der Mann fährt, fährt mit dem Zug in ein fremdes Land. In dem die Zeit stehen bleibt, weil alles da ist. Denkt der Mann. Und der Mann im Turm sitzt da und lauscht. Warum? Warum nur? Denkt der Mann. Es ist doch alles da. Hier, in mir, ist alles da. Eine zärtliche Geste, ein tut mir leid, dass ich schon wieder so spät. Ist alles da. Ist in meinem Kopf schon tausendmal passiert. Tausendmal durchgespielt, wie ich dir Rosen bringe. Oder Tulpen. Und du freust dich und wir machen Omelettes zusammen mit Pilzen und Nutella. Komm, wir gehen heute noch raus. Ist alles schon passiert in meinem Kopf. Alles schon gesagt. Bevor es still wurde irgendwann. Als fehlte uns die Zeit. Die ganze Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. Die ganze Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. Immer schon vorbei, der Moment. Jetzt sag ich's gleich. Ich sag's dir jetzt gleich. Sag dir gleich, wie sehr ich dich liebe. Jetzt. Hör mal. Und du machst einfach die Badezimmertür vor meiner Nase zu. Also gut. Gleich. Nachher beim Frühstück wäre gut. Ja. Ich zünde in der Küche auf dem Tisch die Kerze an und warte mit dem Kaffee, bis du vom Klo zurückkommst. Male mir aus, wie du dich gleich zu mir an den Tisch setzen wirst und ich... Und dann bleibst du einfach in der Tür zur Küche stehen und sagst... Dagmar, hast du eigentlich die Telefonrechnung vom letzten Monat schon bezahlt? Hier ist nämlich schon, hier ist schon wieder eine Mahnung. Vorbei. Verstehst du? In diesem Augenblick ist einfach alles vorbei. Denkt der Mann. Und der Zug fährt. Es wird Tag, dann wieder Abend. Landschaften ziehen vorbei. Häuser. Wiesen. Menschen mit anderen Gesichtern. Felder. Und der Mann überlegt, ob er ihr das schreiben soll. Ob ich ihr das alles schreiben soll? Blätter fallen, Schneeflocken treiben, die Dächer der Häuser werden weiß. Ein Kind will lieber Vanillepudding statt Schokolade und schreit. Ich will wirklich lieber. Eine Straßenlaterne flackert. Im Schneegestöber ein einziger Mann mit seinem Hund. An der Rezeption der Mann mit der grünen Krawatte am Telefon. Yes, yes, no problem. Yes, yes, yes. Anderswo ein alter Mann und seine Frau. Ob unsere Tochter bald wiederkommt? Ob unsere Tochter bald wiederkommt? Fragt sie. Und der Mann steigt aus. Geht in der Dämmerung durch die Straßen einer kleinen Stadt am Meer, die er nicht kennt. Entlang der ganzen Straße Körper und Haut zu kaufen, denkt er. Aber ihn interessiert das nicht. Er wünscht sich nur die Schwere zurück. Die Schwere seines Körpers. Die braucht man, um fliegen zu können, denkt er. Und muss an seine Frau denken, an die Dämmerung, die bis an die Füße ihres Bettes kam. Denkt an ihr Lachen, an ihre Brüste, an ihre Hände, ihr Gesicht. Denkt an sein Kind. Fühlst du dich manchmal nicht ganz allein? So allein? Warum? Fragt der Mann im Turm. Du hast gar keine Spielsachen und so, sagt das Kind. Was, wenn sie einen anderen hat? Denkt der Mann und geht ziellos durch die Straßen der fremden Stadt. Was dann? Denkt er und betritt eine Bar, um sich aufzuwärmen. Hallo? Ich... My God, just a minute. sagt ein Mann mit grüner Krawatte und schlurft hinter die Bar. I don't believe in God. Because, you know, if there is a God, you know, if there is one, why he don't send his angels? Why not? He could send all his angels and everything would getting better, you know, for all, for all the people, all over the world. Sagt der Mann zum Mann mit grüner Krawatte hinter der Bar und redet noch viel mehr den ganzen Abend lang in einer Sprache, die nicht seine ist. You shouldn't drink so much, sagt der Mann mit grüner Krawatte irgendwann. But I know a very good hotel. Ich suche kein Bordell, sagt der Mann. Und das Kind wächst und wächst und mit ihm die Frau. Sie überlegt, in eine andere Wohnung zu ziehen. Vielleicht mit einem anderen Mann, denkt sie. Oder in eine andere Stadt. Oder mit einem anderen Mann in eine andere Stadt. Oder gleich ohne Mann. Oder noch besser, in ein anderes Land. Kannst du nicht Memory mit mir spielen? Fragt das Kind. Oder dieses andere da, wo man die Steine runterwirft. Das, was ich zum letzten Geburtstag... Mama, jetzt! Es ist echt langweilig, wenn du den ganzen Tag nur im Bett herumliegst. Wenn er da wäre, wäre das ganz anders. Er hat immer mit mir gespielt. Da warst du noch kleiner. Auch wenn man groß ist, kann man spielen. Ja, sagt die Frau. Und sie nimmt sich vor, wenigstens bald mal die Möbel umzustellen. Vielleicht nächstes Wochenende, denkt sie. Wo ist er eigentlich hin? Ich weiß nicht, sagt die Frau und denkt. Jeder Tag ist wie der andere, seit er weg ist. Alles ein einziger Brei. Wie eine gerade, endlos lange Straße bis zum Horizont. Spielst du jetzt endlich Memory? Keine Berührung. Keine Blicke, kein Warten. Oder Burgfräulein und Ritter. Ja, gleich, sagt die Frau und denkt. Die Zeit geht gar nicht vorbei. Aber die Zeit vergeht. Die Zeit geht gar nicht vorbei. Ein Zeiger sprengt. Züge kommen an und fahren ab. An den Bäumen wachsen Blätter. Ein Hund bellt. Auf der Bank vor ihrem Haus ein alter Mann und seine Frau. Ein Kind balanciert auf einem Zaun und fällt. Ein Auto hupt. Ein Hund rennt auf die Straße. Hey, nein, Vorsicht! Ruft der Mann hinter dem Lenkrad, tritt auf die Bremse und reißt das Steuer herum. Scheiße. Denkt er. Scheiße, nicht auch das noch. Denkt er. Ein dumpfer Schlag und der Wagen kommt zum Stehen. Nein. Der Mann öffnet die Tür, wie in Zeitlupe. Alles wie in Zeitlupe. Er steigt aus und schaut und sieht nur Fell und Fell und Fell und Blut und... Nein. Denkt der Mann und steht da, neben seinem Mietwagen in der weiten Landschaft. Alles ist trocken und staubig. Nirgendwo ist jemand zu sehen. Nichts Lebendiges hier, denkt er. Nirgendwo etwas Lebendiges. Nicht mal ein Käfer oder eine Ameise, denkt er. Scheiß Landschaft. Nur dürre Gräser, ein paar Bäume, der Himmel. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Aber alles bleibt still. Nur der Hund röchelt schwach und die Gräser bewegen sich im Wind. Kann mir mal jemand helfen? Nichts. Niemand. Kein Hund, der bellt. Kein Kind, das fragt. Keine Frau in seinem Arm. Wenn wenigstens ein Echo da wäre, denkt der Mann. Aber dafür ist die Landschaft zu flach, denkt er. Und steht da, mitten in dieser Weite, mit dem blutigen Bündel im Arm. Und die Frau? Fragt das Kind den Mann im Turm. Was ist mit der Frau? Dinge gehen, Dinge kommen. Hin und her. Hin und her. Wie das Pendel der Uhr beim Mann im Turm. Ein Zeiger sprengt, ein Zug fährt ab. Kein Hund, der bellt, nur Möwen. Ein Mann sitzt am Fenster und schaut aufs Meer. Ein Stock tiefer an der Rezeption, der Mann mit grüner Krawatte am Telefon. Yes, yes, yes, no problem. Yes, no problem. Irgendwo ein Kind, das fragt, wann es wieder Geburtstag hat. Wann habe ich endlich wieder... Jetzt. Anderswo auf der Bank vor ihrem Haus ein alter Mann und seine Frau. Kein Hund, der bellt, nur Möwen. Möwen, denkt der Mann. Möwen, denkt er und schaut aus dem Fenster aufs Meer. Aber eigentlich denkt er an seine Frau und an sein Kind. Fliegen sollte man können, denkt er und schaut aus dem Fenster. Was die wohl gerade machen? Lieber Papi, schreibt das Kind in der Dämmerung am Küchentisch auf ein Blatt Papier. Wenn du mal wieder da bist, spielen wir den ganzen Tag Burgfräulein und Ritter. Du bist das Burgfräulein. Und da gibt es noch einen anderen Ritter. Und der ist ganz böse. Und kommt mit seinem Pferd auf unser Schloss und will dich rauben. Und es gelingt ihm auch. Aber dann nehme ich meinen Schimmel und mein Schwert und... Was machst du da? Fragt die Frau. Malst du was Schönes? Ich? Nichts. Warum? Sagt das Kind und versteckt das Blatt Papier unter einer Zeitung. Was die wohl gerade machen, denkt der Mann und schaut aufs Meer. Was die wohl gerade machen. Ein Zeiger springt, ein Zug kommt an, niemand da, der wartet. Ein Kind will wissen, ob es wirklich in die Schule muss. Ich spiele Zug und Schaffner lieber mit dir. Ich spiele Zug und Schaffner lieber mit dir. Am Strand der Mann von der Rezeption, spielt Ball mit seinem Kind, spielt Ball mit seinem Kind, spielt Ball mit seinem Kind. Hallo? Hallo? Ruft der Mann und schlägt auf die Klingel an der Rezeption. Hallo, hier steht, Sie haben auf. No problem, no problem, sagt der Mann von der Rezeption und kommt mit seiner Tochter zur Tür herein. Sorry, but it's very... I have to... No problem, sagt der Mann hinter der Rezeption und scherzt mit seiner Tochter in einer Sprache, die der Mann nicht versteht. Er kramt nach einem Schlüssel, öffnet einen Schrank, nimmt seine Krawatte heraus... sucht nach Kleingeld für ein Eis. Sorry? My God. Just a minute. I don't believe in God. Das wissen Sie ganz genau. No problem, sagt der Mann hinter der Rezeption und bindet seine Krawatte fertig. Yes, I have a problem. And you too, if... Ich will jetzt einfach mal telefonieren. Bitte. Hier, sagt der Mann hinter der Rezeption und reicht dem Mann das Telefon. Doch der Mann steht nur da und starrt zum Fenster hinaus aufs Meer. Can I help you? Fragt der Mann hinter der Rezeption. Möwen, sagt der Mann und wählt die Nummer. Hallo? Hallo. Und jetzt? Fragt das Kind den Mann im Turm. Kommst du jetzt mit zu mir? Ich habe zu Hause auch so eine Uhr. Die hat sogar einen Kuckuck oben. Und wenn sie schlägt... Aber in dem Moment verschwindet der Mann im Turm. Löst sich einfach auf. So wie sich der Nebel auflöst über der Landschaft, wenn am Morgen die Sonne aufgeht. Hey! Ruft das Kind. Wo gehst du hin? Ein Zeiger springt, ein Zug fährt ein. Auf dem Fensterbrett steht eine Blume. Der Schaffner geht durch die Wagen, sagt, Endstation, alles aussteigen, bitte. Am Bahnsteig eine Frau und ihr Kind. Anderswo auf der Bank vor ihrem Haus ein alter Mann und seine Frau. Bremsen quietschen. Ein Hund bellt. Ja, wow, gehört er dir? Der ist ja... Hast du den für mich mitgebracht? Fragt das Kind. Ich habe doch gar nicht Geburtstag, sagt das Kind. Hat er schon einen Namen? Der ist ja schön, sagt die Frau. Hallo, sagt der Mann. Oder weißt du nicht, wann ich Geburtstag hab? Natürlich, sagt der Mann. Bella wäre schön. Oder Michelle, wie findest du... Ey, was hat der da? Der hinkt ja. Warum hinkt der denn? Sagt der Mann. Das ist ein Geheimnis. Ich habe auch ein Geheimnis. Was denn? Na, wegen der Zeit und so. Aber ich verrate dir nichts. Sagt das Kind und sie schauen sich seit langem mal wieder an. Die Frau und der Mann und das Kind. Schauen nach dem Selbstverständnis der Körper. Erschreck nicht, aber ich habe alles umgeräumt. Sieht alles ganz anders. Sagt die Frau. Ist alles ganz anders, sagt sie. Schst, sagt der Mann und drückt ihre Hand. Ein Zeiger springt, ein Zug fährt ab. Auf der Bank vor ihrem Haus ein alter Mann und seine Frau. Weißt du noch? Weißt du noch? Du und ich in meiner Küche. Du und ich in meiner Küche. Wie du mich... sagt der Mann und nimmt ihre Hand. Ich glaube... Und nach einer Weile sagt er... Die Bank sollten wir mal wieder streichen. Ich glaube, die Bank sollten wir mal wieder streichen. Ja. Nächstes Jahr vielleicht. Nächstes Jahr vielleicht. Sagt sie. Oder übernächstes. Ja, ja. Übernächstes Jahr wäre gut. Sagt sie. Ja. Ein Hund bellt. Komisch, sagt das Kind zum Mann. Seit du wieder da bist, vergeht die Zeit viel schneller. Wir brachten Der Mann im Turm oder Das Geheimnis der Zeit. Ein Hörspiel des Schweizer Autors und Regisseurs Andreas Sauter. Mit Thomas Sarbacher als Erzähler und Mann im Turm. Mit Caroline Scheer als Kind. Mit Lena Trischner als Frau. Mit Fritz Fenne als Der Mann. Und mit Miro Maurer als Mann mit der grünen Krawatte und als Schaffner. Musik Martin Pezzola. Regie Andreas Sauter. Thank you.

Thomas Duis spielte Schuberts Vertonung des Gedichts »Gute Nacht« aus der Winterreise, transkribiert von Franz Liszt. Gedichte von Wilhelm Müller aus dem Zyklus »Die Winterreise«, interpretiert von Cornelius Obonja, und Musik von Franz Schubert können Sie morgen um 8.15 Uhr in »Du holde Kunst« hören. Nun noch zu unseren Programmhinweisen. Morgen in den Menschenbildern um 14.05 Uhr können Sie ein Porträt des im Dezember verstorbenen Verlegers Klaus Wagenbach hören. Wagenbach war auch einer der wichtigen Verleger von italienischen Autorinnen und Autoren im deutschsprachigen Raum. Um 16 Uhr präsentiert Julia Zabach Ex Libris, unter anderem mit Monika Helfers neuem Buch Löwenherz. Kurz vor 19 Uhr bringen wir Franz Schuhs Kolumne »Das Magazin des Glücks« und um 7:30 landet oder startet, je nachdem wie man es sieht, das Burgtheater in Ö1. The Return, das Burgtheater kehrt zurück on air und online, ist ein Live-Theaterabend mit Schauspielerinnen und Schauspielern des Burgtheaters, den Sie via Twitter mitgestalten können. Es ist 17:55 Uhr, das dritte und letzte Zeichen. Darf ich bitten, Schlosser Drehbühne besetzen, Schnürboden, Deckwolke, Ton und Licht. Darf ich bitten, Schlosser Drehbühne, Schnürboden, Ton und Licht, bitte. Unter dem Hashtag gehört vorgestellt können Sie einen virtuellen Theaterabend mitgestalten. Aus Ihren Tweets entsteht dann live ein improvisiertes Hörstück. Die Burgtheater-Ensemble-Mitglieder Philipp Haus, Mavi Hörbiger, Gunter Eckes und Caroline Peters twittern ebenfalls mit. Präsentiert werden die Tweets im Radio dann von den Ensemblemitgliedern Marie-Louise Stockinger, Dietmar König, Bardo Böhlefeld, Rainer Galke und Max Gindorf. Sie werden im Hörspielstudio des Wiener Funkhauses sein. Liebes Twitterdorf, bitte leise sein, die Nichtvorstellung beginnt. Hashtag gehört vorgestellt. Twitter, Radio, Theater. Morgen um 19.30 Uhr in Ö1. Machen Sie mit, twittern Sie unter dem Hashtag gehört vorgestellt und erfinden Sie gemeinsam mit anderen Figuren und Geschichten. Morgen um 19.30 Uhr im Ö1 Kunstsonntag. Nächste Woche bringen wir im Ö1 Hörspieltermin die Vitaminlüge von Daniel Wisser. Und die Woche darauf kommt gestern Morgen. Szenen aus Filmen, Büchern und Manuskripten Alexander Kluges, der am 14.02.90 wird und dem Ö1 eine kleine Personale widmet. Unter anderem mit einem Ö1-Essay am 11.02. Mit Alexander Kluges Rede anlässlich der Verleihung des Lessing-Preises. Burgschauspieler Dietmar König präsentiert Ausschnitte dieser Rede über Öffentlichkeit und Gesellschaft. Es gibt kein Denken, das sich darauf beschränkt, die Stärke seiner Gedanken monologartig vorzutragen. Vielmehr ist Denken die Anerkennung meiner Gedanken aus der Rückantwort der anderen. Und da ich auf das Denken, und nach Kleist heißt das auch, auf das Unterscheidungsvermögen der Gefühle nicht verzichten kann, ist diese elementare Fähigkeit, sich mit anderen auszutauschen, Öffentlichkeit zu bilden, eine Lebensnotwendigkeit. Substanzreiche Öffentlichkeit ist die Voraussetzung dafür, dass ich mir traue, dass ich Selbstvertrauen habe und anderen trauen kann. Dass dies herstellbar ist, das ist die Funktion, aber auch das Leben der Öffentlichkeit. Alexander Kluge im Ö1-Essay am 11.02. Einen Überblick über alle Literatursendungen von Ö1 finden Sie unter oe1.orf.at/lesen. Für Ihr Interesse dankt Kurt Reisnecker.